sehr erschreckend. Und Attentate sind halt an uns ausgeübt worden. Ja, und das muss ich Ihnen halt berichten. Richtig, auf sie ist geschossen worden, an den Petitionsleiter Herr Ralf von der Litt auch. Die Frau Viola Fechner, die hat auch eine Petition in Berlin laufen. Sie ist verfolgt worden von dem gleichen Fahrzeug mit dem gleichen Kennzeichen. Weiß nicht, ob sie das mitbekommen hat. Ja. Ich habe sie Ihnen ja per E-Mail geschrieben gehabt. Ne? Ich kenne den Sachverhalt bereits. Richtig. Und ich hätte so gesehen, ich hatte Glück gehabt. Mein Vater hat nämlich halt ihn erwischt, diesen Fahrzeugfahrer, der in Auftrag des Staates unterwegs war in Frankfurt am Main, um mich halt auch mundtot zu machen. Ich hatte nämlich halt eine bundesweite Demonstration halt zu führen gehabt für den 20. September 2012 in Frankfurt. Und ich hatte zwischen den 28. und 30. Juli 2012 Flyer verteilt gehabt in den Briefkästen in Frankfurt. Und in der Zeit war nämlich halt der Auftragskiller, also so laut nach dem Ermittler, weil mein Vater ist ja Ermittler, der hat nämlich herausgefunden gehabt, dass er im Grunde genommen womöglicherweise eine falsche oder gefälschte Identität hat. Denn er hat geschwiegen gehabt. Der zweite Punkt ist, dass der Fahrzeug mit dem Kennzeichen B für Berlin HL 9284 als gestohlen gemeldet war. Die Polizei, also in Frankfurt am Main, die hatten dann zum Schluss halt das Auto in Auftrag von meinem Vater, natürlich halt einbehalten gehabt. Die haben nach Spuren geguckt gehabt, ob da vielleicht halt da irgendwo Schmauchspuren zu erkennen wäre, wegen kriminellen Dingen. Und das Dubiose war, am gleichen Tag, wo dieser Kerl, normalerweise hat ein Kompliz, aber der war an dem Tag nicht in Frankfurt unterwegs, als der verhaftet wurde in U-Haft, kam am gleichen Tag ein Rechtsanwalt und hatte Versuch gehabt, diesen Auftragskiller irgendwo aus diesem U-Haft herauszuholen. Mein Vater hatte damals wirklich dafür gekämpft gehabt, dass dieser Auftragskiller wirklich in U-Haft bleibt. Und das Schlimme war noch, mein Vater war zu der Zeit noch krank geschrieben und war nicht in der Lage, hundertprozentig wirklich halt in diesem Fall weiterzumachen. Er hat seinen Sachbearbeiter Abteilungsleiter gesagt gehabt, ich möchte gerne halt erstmal ein bisschen fitter werden, damit ich dann halt auch die Anhörung machen kann. Ich möchte gerne wissen, was hatte er vorgehabt, was wollte er denn von dieser Dame, die diesen Flyer für die bundesweiten Demonstration für Jugendamtopfer in Deutschland verteilt hatte, also im Briefkasten verteilt hatte, was hatte er vorgehabt mit dieser Dame? Denn ihr Fahrzeug ist bekannt. Der hat geschwiegen gehabt wie ein Grab. In der kürzesten Zeit von einem Monat ist er freigelassen worden, ohne eine wahre Begründung. Gut, er hat sich nicht mehr gemeldet gehabt generell, der ist nicht mehr auffällig gewesen. Keine weitere Petitionen in Bezug auf das Jugendamthilfensystem, also die halt wirklich für Kinderrechte und Familienrechte kämpfen, zusammen mit dem Europäischen Parlament, sind nicht mehr angegriffen worden. Aber dafür sind einige Leute von uns entweder verhaftet worden, ohne eine wahre Begründung, nur weil sie halt in Facebook halt geschrieben hatten über einzelne Fälle, auch über ihre eigenen Fälle, oder zwangsweise mit polizeilichen Gewalt in die Psychiatrie, also überführt wurden mit einem richterlichen Beschluss. In dem Fall, wie auch bei der Sonja Pfeiffer, Simone Pfeiffer, Entschuldigung, ist auch erkennbar, trotz dass sie eine Patientenverfügung hatte, hat am Anfang die Polizei diese Patientenverfügung nicht akzeptiert gehabt. Mit purer Not war das ja so, dass im Grunde genommen die Freunde sowie auch die Verwandten von ihr dafür gekämpft haben, dass sie in der kürzesten Zeit wieder entlassen wurde. Weil sie hat wirklich halt ihre Patientenverfügung kopiert gehabt und also zu allen Freunden und Bekannten sowie Verwandten es verteilt gehabt für den Fall der Fälle, falls sie zwangsweise also mit polizeilichen Gewalt in die Psychiatrie gebracht werden sollte. Man hat gemeint gehabt, sie wäre wegen suizidare Situation, also sie sei depressiv und hatte vor, sich umzubringen, was überhaupt gar nicht wahr ist im Grunde genommen, hatte man vorgehabt, sie wirklich in die Psychiatrie halt zwangsweise unterzubringen, um sie mundtot zu machen. Das ist kein seltener Fall. Das ist häufig der Fall. Wir haben auch mitbekommen gehabt von ehemaligen Beamten, dass sie strafsanktioniert wurden, indem dass man von hinten herum die Jugendämter dazu unter Druck gesetzt hatten, dass entsprechend die Enkelkinder in die Inobhutnahme genommen werden sollen von diesen Beamten. Ja, das heißt, Oma ist eine Beamtin, wird strafsanktioniert, indem das Jugendamt kommt und das Enkelkind dann in die Inobhutnahme nimmt, damit sie halt ein bisschen halt sich danach fügt, was der Staat natürlich von ihr auch fordert. Ich kenne eine Beamtin, die hat fast 36 Jahre lang beim Finanzamt gearbeitet und die ist auf diese Art und Weise also strafsanktioniert worden, wie die eine Sozialpädagogin, die einst im Berliner Jugendamt gearbeitet hatte. Die ist 100% strafsanktioniert worden, wo sie ihre Pensionszuschüsse und halt allem drum dran, was ein Beamter auch wirklich kriegen darf, ist 100%ig gestrichen worden. Und ihre ehemalige Abteilungsleiterin vom Jugendamt in Berlin, wo sie einst mit ihr zusammengearbeitet hatte, ist heute die Aktenführerin von dieser Sozialpädagogin, die im Grunde genommen strafsanktioniert wurde. Diese Sozialpädagogin, die wirklich fair und sauber im Jugendamt gearbeitet hat und sich nicht unter Druck setzen lassen wollte von ihrer Abteilungsleiterin, dass sie ohne eine wahre Begründung Kinder in die Inobhutnahme nehmen sollten oder sollte, diese Frau, also diese Sozialpädagogin, die konnte das mit ihrem guten Gewissen nicht vereinbaren. Die hat gesagt gehabt, nee, ich mache das so, wie ich das auch als Studentin gelernt habe, zum Wohle des Kindes oder der Kinder. Ich würde so arbeiten, wie es auch fair wäre. Und das hat der Stadt Berlin nicht gefallen gehabt. Die haben dann gesagt gehabt, hören Sie mal gut zu. Wenn Sie sich nicht danach fügen, wie unsere interne Gesetze, interne, das hat überhaupt nichts mit dem Grundgesetz zu tun und halt auch nicht mit dem, was wir überhaupt allgemein in Deutschland an Gesetze haben, sondern die interne behördliche Gesetze sind ganz andere. Wenn Sie sich danach nicht fügen, werden wir Sie 100%ig strafsanktionieren und das heißt aber auch, dass wir Ihre Tochter mit in die Inobhutnahme nehmen. Wir waren erstmal baff. Als wir das gehört haben, haben wir dann gedacht gehabt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Nicht nur, dass wir als Eltern wirklich halt gemobbt werden von den Behörden in Bezug auf diese ganzen Kindesinobhutnahme-Problematik, weil es gibt wirklich Eltern, die haben sich nie was zu Schulden kommen lassen. Die haben wirklich ihre Kinder nicht mal verprügelt gehabt, die haben noch nicht mal eine Ohrfeige gegeben gehabt, bei denen mangelt es nicht an Liebe und Geborgenheit. Nein, nur durch eine Trennung oder durch eine Scheidung kommt das Jugendamt auf eine scheinfertige Verhalten und entzieht das Kind in die Inobhutnahme. Und das ist kein seltener Fall, weil wir haben auch die Statistik ausgewertet gehabt und Tatsache ist, von 38.500 Kinder vom Jahre 2011 waren nur 3.000 Kinder weitgehend in ganz Deutschland, die wirklich von den Jugendämtern weiter pflegerisch betreut wurden. Die anderen Kinder sind zurück nach Hause entweder gekehrt oder sind dann halt von einer anderen freien Träger zu den anderen freien Träger untergekommen, weil es da halt irgendwo Probleme vielleicht mit den Eltern gab, weil die Eltern nicht wissen durften, wo die Kinder leben. So, und es ist wirklich wie in den DDR-Zeiten wieder so, Eltern werden kriminalisiert von allerfeinsten in Deutschland. Gerade die Eltern, die nicht aggressiv sind, die noch nicht mal drogenabhängig sind, die noch nicht mal alkoholabhängig sind, die einfach im Grunde genommen auch ein normales Leben führen. Wie jetzt auch im Falle Anna in Bad Honnef, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, im Jahre 2010, wo sie von der Pflegemutter ermordet wurde. Sie hatte damals im Jahre 2010 rebelliert gehabt gegen die Pflegemutter. Das ist ja, also Bad Honnef liegt in Bonn, um die Ecke da. Von Bonn hin und im Grunde genommen kam die Pflegemutter mit der Situation nicht klar. Das Jugendamt in Bonn wollte einfach halt die Anna nicht zurück zu ihren Eltern bringen. Das war einfach ein purer Prinzip, das machen alle Jugendämter. Hauptsache, das Kind bleibt in der Pflege und wir hören einfach nicht hin, wenn das Kind sagt, ich möchte zurück zu meinen Eltern. Ja, das ist häufig der Fall, dass die Kinder gar nicht angehört werden und falls überhaupt das Kind sowas äußern sollte, versucht man das einfach so, so zu tun, als ob man es gar nicht gehört hätte. Das ist üblich. So. Und Anna hatte gesagt, okay, wir rebellieren, also ich rebelliere jetzt halt gegen diese Pflegefamilie, Hauptsache ich komme zurück zu meinen Eltern. Das Kind ist so gesehen dann am Ende misshandelt worden von einer Pflegemutter, dass das Kind ermordet wurde im Juli 2010. Die Sozialpädagogin vom Jugendamt Bonn ist wirklich verhaftet worden und im Grunde genommen wurde Aktenhygiene betrieben, Machtmissbrauch bis zum Allerfeinsten, weil die Eltern sind auch gemobbt worden, bis es nicht mehr weiterging. Und der dritte Punkt ist jetzt halt auch noch, die ganzen Vorwürfe, die in der Akten drinne steht von der Anna, das sind erfundene Tatsachen des Jugendamtes. In den meisten Fällen was die Eltern berichtet haben, das wurde alles in der Akte gar nicht wirklich 1:1 reingeschrieben. Und das ist keine Seltenheit. Wir haben wirklich mit Tausenden von Eltern halt auch schon geredet gehabt. Wir haben Missionsarbeiten fast schon am Ende treiben müssen, weil wir haben wirklich 18 Hauptpetitionen in Deutschland. Wir haben mit dem Europäischen Parlament also regelmäßig Kontakte mit dem Monsieur Philippe Boulon und mit der Emine Mazzoni, die beide ermitteln gegen die deutschen Jugendamtssysteme hier in Deutschland, denn im Jahre 2007 ist schon mal halt eine Strafsanktion verhängt worden gegenüber dem deutschen Parlament. Diese Information ist hier in Deutschland abgeschirmt worden. Das müssen Sie sich erst mal vorstellen. Sie hatten gesagt, Ihr Vater ist Ermittler. Richtig. Was macht er denn? Der ermittelt halt gegen solche kriminellen Machenschaften. Der hat sogar zwei ehemalige Abgeordnete, die vor ungefähr 3 Jahren verhaftet wurden in Frankfurt am Main, die in einem Jugendhilfesystem auch erstmal eins gearbeitet haben. Er hat die verhaften lassen, halt zusammen mit seinem Team. Es ist sehr kompliziert damals gewesen, weil gegen Abgeordnete Verhaftungssachen zu machen, ist nicht wirklich einfach. Aber da ein Abgeordneter, der damals auf der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt am Main gelebt hat und immer noch im Haft sitzt, der hat nämlich Kinder in Frankfurt am Main prostituieren lassen. Der zweite Punkt ist, dass sogar die Eltern von diesen betroffenen Kindern, die sich prostituieren lassen mussten, dieser Abgeordnete hat diese paar Eltern ermordet gehabt. Und in Frankfurt gibt es ja überall mal Kameras, die ja hängen, ne? Also das ist üblich. Das ist nicht nur in Frankfurt so, das ist in allen Großstädten so, manchmal halt auch in kleinere Städten wie Gießen, Fulda oder Kassel, das ist üblich, ne? Also das gibt es da halt auch. Diese von den staatlichen, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können, was ich mir damit meine. Ne? Und die Polizei hat natürlich einen Zugriff dazu bekommen gehabt, weil ja auch ein Mord entstanden ist. Und die haben im Grunde genommen diesen Abgeordneten zwar gesehen gehabt, aber die wussten nicht, dass es ein Abgeordneter war. Später kam mein Vater noch mit, also in der Sache, weil er kannte ja schon einige Gesichter schon, weil er kann sich das gut einprägen, weil er war ja selber mal bei der KGB damals. Was heißt das? In den 70er Jahren. War was hat er bei der KGB gemacht? Er war nicht hier in Deutschland bei der KGB, er war damals in der ehemaligen Jugoslawien bei der KGB. Was hat er dort, ja, was hat er bei der KGB gemacht? Er war Oberoffizier. Der hat damals ausgebildet gehabt, die Soldaten in verschiedensten Bereichen. Die Grundausbildung, die KGB damals hatte, hatten unsere Soldaten oder die Bundeswehr hier in Deutschland, also in der BRD, nicht gehabt. Die haben spezielle Ausbildungen, wie zum Beispiel Einprägen von Bilder oder von Texten oder wie nach dem mit diesem fotografischen Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob Sie mich da folgen können, was ich mir damit sagen möchte. Ich weiß, wie das funktioniert, weil mein Vater hat das auch uns Kindern damals auch beigebracht gehabt, also meine Schwester und mir. Und man kann das erlernen. Also man muss nicht geboren sein, um das zu können. Man kann es auch erlernen. Er hat im Grunde genommen diesen Gesicht von diesem Abgeordneten vor den Augen gehabt. Er wusste auch, wie er hieß. Und dann ist er wirklich halt mit seinem Team hochgefahren auf die Sigmund-Freud-Straße. Die haben ihn ertappt. Und siehe da, da war ja noch ein Kollege von ihm dabei, der auch in der Jugendhilfe gearbeitet hat. Und zwar auch als Abgeordneter. Und der war nämlich tätig beim Stadtschulamt in Frankfurt am Main. Was heißt Abgeordneter? Wo war dieser Abgeordnete denn abgeordnet? Also der war im Jahre 2005 damals erstmal in der, Also in der Abteilung für Jugendhilfe, ne? Die für die Jugendhilfe, das sind ja die für die Jugendämter, ne? Die Abgeordneten. Und man hat immer noch die Möglichkeit, sich versetzen zu lassen als Abgeordneter beim Stadtschulamt zum Beispiel. Stadtschulamt in dem Sinne haben ja eigentlich gar nichts mehr mit der Jugendhilfe mehr zu tun, sprich mit den Jugendämtern, weil es ist eine andere Abteilung. Aber der ist dann halt hier im Stadtschulamt untergekommen. Zum Trotz war er aber auch involviert in diese ganzen Machenschaften. Die sind beide verhaftet worden, was jetzt halt mit diesem Klaus von, keine Ahnung, wie dieser Abgeordnete nochmal hieß. Ich habe leider den Namen also nicht ausgesprochen bekommen gehabt von meinem Vater. Er traut sich nicht, weil er hat Angst um seine komplette Familie, hat auch Angst um sich selber, weil es kann passieren, dass er als ehrlicher Beamter auch strafsanktioniert werden könnte. Aber er hilft trotzdem so gut wie möglich überhaupt, Informationen uns weiterzugeben, auch über das verheerende und geheime System in der Sache Jugendhilfe. Und es ist wirklich so, es gibt einen Babystrich in Frankfurt am Main, in Dresden und in Köln. Es ist keine, wie soll ich sagen, keine Erfindung. Es sind nicht nur ausländische Kinder, die jetzt halt aus dem Ausland kommen. Es sind aber auch deutsche Kinder, die im Grunde genommen entführt wurden. Die Pädophile, die führen diese Kinder dort in diesen Babystrich. Diese Kinder haben auch eh keine Geld, also Möglichkeiten, um überhaupt zurück nach Hause fahren zu können, weil sie von einer Stadt in die andere Stadt verschleppt wurden. Wer sind diese Kunden? Diese Kunden sind, jetzt passen Sie mal auf, die Staatsanwälte, Richter. Es gibt aber halt auch Abgeordnete, Rechtsanwälte, Kaufleute, die halt Unternehmer sind, Subunternehmer. Ja, alles, die was Geld hat, ja, und Pädophile sind. Das wird aber vertuscht. Es gibt aber halt auch ein Buch darüber, über das Frankfurter Babystrich, aber das wurde dann halt irgendwann halt aus dem Verlag entnommen. Also das durfte nicht weiter publiziert werden. Ich war auch damals irgendwo verwundert, weil ich wusste nichts von so einem Buch und ich wusste auch nichts von einem Babystrich. Ich habe das damals von meinem besten Kumpel erfahren gehabt, dass es sowas wirklich gibt. Ich wollte es nicht glauben. Später durch diese ganze Petitionsarbeit für Jugendamt Opfer geschädigten Kinder und deren Familien habe ich durch meinen Vater das erfahren gehabt, dass es wirklich die Wahrheit ist, dass es einen Babystrich in Frankfurt gibt. Und dann habe ich auch noch nebenher erfahren gehabt, dass es auch hier in Deutschland durch die katholische Kirche eine Art freien Träger gibt. Der nennt sich der rote Keil. Der rote Keil ist dafür da, dass nämlich halt Kinder, die prostituieren ließen, dass denen geholfen wird, dass sie wieder in ihr normales Leben reinkommen. Ich war total verwundert. Wie kommt denn die katholische Kirche an diese Sache, dass sie halt jetzt auf einmal betroffenen Kinder helfen wollen? Dabei haben die doch selber ihren Schandproblematik mit dieser ganzen Sache, dass die Kinder in den Kinderheime, Jugendheime oder halt also jetzt halt auch ganz aktuell mit dieser Sache da mit den, also helfen Sie mir mal bitte. Das ist jetzt halt mit dem Professor Christian Pfeiffer die Sache da, wo er halt ermittelt gegen die katholische Kirche. Sie Aber wissen es schon, gibt was ja, ich mir damit hallo, beschäftige. es gibt ja noch schlimme Dinge mit dem Franz von Saleshaus in Essen. Ja, das kommt mir bekannt vor, ja. Da wurden ja die Kinder zu Hunderten entsorgt, vergiftet, psychiatrisiert und von Polizei und Kirche dann sexuell missbraucht. Ja, ist heute aber bundesweit auch bekannt, dass es nochmal so Kinderheime gibt, wo es auch noch angewendet wird. Nur das Problem ist, dass die Opfer halt schweigen. Wir kommen an diese Kinder auch nicht ran. Der Es Heimkinderverband gibt auch in eine Deutschland. Webseite, Heimkinderforum oder so. Finden Sie im Internet ganz schnell. Oh, das hört sich sehr gut an. Da werde ich mal nachrecherchieren, weil wir suchen nämlich auch die Opfer im Zusammenhang für den Ja, da gibt Ermittler. es Hunderte. Ja, oh, das hört sich gut an. Ha. Ich muss das mal machen, weil das muss echt ein Ende geben hier in Deutschland. Das geht so nicht mehr weiter, was hier abläuft. Auf jeden Fall, also wir haben da Sachen erlebt gehabt, dass man wirklich halt, wie gesagt, uns versucht hatte, man tot, mundtot zu machen. Wir haben sogar also von den Richtern ihre Ehefrauen am Telefon gehabt. Die haben berichtet gehabt, unsere Ehemänner sind unglücklich. Die kommen nach Hause und sagten, wir dürfen laut nach dem System nicht nur die Plädoyers aussprechen nach dem demokratischen Recht, sondern nach dem System. Und die haben gesagt gehabt, die dürfen häufig den Opfern keine, also richtige Plädoyers aussprechen nach dem Grundgesetz. Wir sind verpflichtet, alle den Mund zu halten und müssen das tun, was die nämlich von oben sagen. Das waren die Aussage von den Ehefrauen und den Richtern. Wie vielen Ehefrauen? Also laut nach der Aussage von der Frau Viola Fechner waren es, glaube ich, 2 bisher. Ich muss da mal fragen, ich bin da halt noch ein bisschen unwissend. Wir können ja mal den Herrn Frank, diesen Frank Fasel anrufen, den Familienrichter. Ja, Frank Sadel sagten sie. Frank Fasel. Fadel, okay, Frank Fadel. Frank Fasel. Fasel, aha. Ja, und wo wohnt er? Herr Fellbach, der ist doch bekannt, der Richter. Sagen Sie aber nicht, Sie wissen nicht, wer Frank Fasel ist. Nein, den kenne ich nicht. Ja, das ist dumm. Nur den ehemaligen Richter Elmar Bergmann. Ja, da sind Sie wahrscheinlich im Internet noch nicht lange unterwegs. Noch sehr unaufgeklärt. Deutschlands berühmtester Richter, der über seine eigene Richterschaft gelästert hat. Jetzt fällt es mir ein, doch. Der hat doch in Stuttgart gearbeitet gehabt, ne? Im Stuttgarter Amtsgericht. Warten Sie mal kurz. Warten Sie, doch, ich hab da was. Warten Sie bitte mal kurz. Sie haben recht. Ich erinnere mich. Warten Sie. Ist da jemand am Gitarre spielen? Meine Tochter ist 2,5 Jahre alt. Ja, Sie haben recht. Frank Fasel, Feldbach, Süddeutsche Zeitung, wurde im Jahre 2008 mal was geschrieben. Ja. Die Privatnummer findet man noch in der Telefonauskunft, wahrscheinlich 2008. Ja. Ich habe die irgendwo, aber ich habe sie nicht vor mir. Wäre ja nicht schlecht, wenn ich mal mit ihm reden könnte, weil wir haben schon mit Herrn Professor Alexis Albrecht, der ja für Strafrecht halt im Lehramt arbeitet, also gerade halt in der Goethe-Universität Frankfurt am Main, also der hat schon über das System halt im Jahre 2007 schon vorgewarnt gehabt, dass wir ein ganz schlimmeres System haben werden wie in DDR-Zeiten, aber nur halt viel extremer sogar. Das hat er ja berichtet gehabt. Nur was halt wegfällt, sind die Soldaten und die Panzer. Und das ist ja im Grunde genommen wirklich so eingetreten und ich habe wirklich den Eindruck, als ob wir eine Diktatur hätten. Genau. Mhm. Alles klar, dann weiß ich halt Bescheid, dass ich dann halt also mit ihm sprechen muss, mit Herrn Frank Fasel. Irgendwo habe ich die Telefonnummer noch. Ja. Aber das heißt nicht, dass er davon etwas weiß. Nee, klar. Es ist halt schwer. Beamten trauen sich häufig gar nicht, halt drüber zu reden, weil sie Angst haben, 100% sanktioniert zu werden. Mir fehlen ja jetzt gerade die Worte schwer. Tut mir leid. Ja, aber man kann trotzdem halt mit denen reden und ich denke halt mal, dass man vielleicht doch noch was machen kann. Haben Sie irgendwelche Urteile gegen solche Täter? Leider nicht. Die werden untermauert. Und ermordete Eltern? Ich selber persönlich nicht, aber das Problem ist, ich müsste erstmal mit ihnen reden, dass ich dann halt an diese Sache rankommen könnte. Wir sprachen ja eben von ermordeten Eltern oder sowas. Richtig, von einem Abgeordneten, die diese Eltern ermordet hatte in Frankfurt. Diese Eltern, die ja um ihre Kinder gekämpft haben, damit diese Kinder nicht einen Babystrich anschaffen mussten. Mhm. Genau. Wie wurden die getötet? In Frankfurt. Ich habe gefragt, wie wurden die getötet? Naja, die Eltern wurden getötet. Ich habe gefragt, wie wurden die getötet? Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie wirklich akustisch schlecht verstanden gehabt. Die sind normal erschossen worden. Mhm. Das ist kein Witz, die sind wirklich erschossen worden. Und es gibt eine Kameraaufzeichnung. Was ist da drauf zu sehen? Das ist im Grunde genommen ein Mann, das war im Sommerzeit, wo er dann wirklich eine Frau und einen Mann erschossen haben. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Im Grunde genommen sind das Ermittlungssachen, wo ich da nicht so schnell rankommen kann. Herr Pommer, bei mir klingelt es gerade an der Tür. Okay, machst du mal bitte auf. Genau, also das ist halt das, was ich Ihnen halt berichten wollte. Also wenn Sie halt Interesse haben, ich kann mal nochmal fragen, ob ich da vielleicht an Materialien rankommen kann. Normalerweise darf ich das nicht, das ist Ihnen klar, ne? Was dürfen Sie nicht? Solche Beweismaterialien von der Polizei einfach so herkriegen. Ne? Das ist ja eigentlich, ne, wegen dieser ganzen Ermittlungssache und ich kann es aber trotzdem mal versuchen, dass ich das herkriege. Weil im Grunde genommen, der Staat ist ja schon zu Kriminelle genügend und wenn wenn ich ein, also als Volk halt sowas mache, natürlich weiß ich halt, dass ich ja noch krimineller gemacht werde vom Staat, aber im Grunde genommen weiß ich nicht. Also ich kann es nicht versprechen, aber ich würde mal schauen, dass ich halt mal was machen kann, aber schön wäre es halt, wenn ich da auch was Schriftliches kriegen könnte. Kennen Sie denn Hinterbliebene oder sowas? Ich habe mich in diesen Thematik nicht wirklich halt richtig befasst gehabt. Ich habe mich nur für Jugendamt geschädigte Familien befasst gehabt. Im Grunde genommen für diese ganze pädophilen Geschichte war ich nie zuständig. Aber ich habe jetzt halt gesagt, also gedacht hat, okay, da das natürlich eine Auffälligkeit war in der Vergangenheit, was aber halt auch mit dem Jugendamt an sich zu tun hat, hatte ich dann überlegt gehabt, da könnte man ja halt schon mal ein paar Nachforschungen machen. Ich habe jetzt wirklich nicht alles herausgefunden gehabt, weil ich auch nicht die Zeit dazu hatte, weil ich ja auch wahnsinnig viel für diese ganzen bundesweite Demonstrationen vorbereitet hatte. Und das war jetzt im November und das hat mich auch geschlaucht gehabt, weil im Grunde genommen die Medien halt uns nicht unterstützen wollten in Deutschland. Es herrschte sogar eine Zensurpflicht. Das ist eine tragische Sache gewesen. Wir konnten es nicht verstehen, warum überhaupt ZDF, ARD oder wie sie auch alle hießen, keine Reportage über unseren Vorhaben machen wollten. Die hatten aber dann die Russen hier in Deutschland gehabt, die dann halt uns interviewt haben, gefilmt haben. Es wurde auch wirklich im also russischen Fernsehen unsere Demonstration halt gesendet. Und im Grunde genommen musste ich das auch erstmal verdauen. Nicht nur ich, sogar viele Tausende, also hunderte von Eltern auch, die demonstriert hatten in Deutschland. Und ich musste erstmal halt das verdauen, in dem Sinne auch wegen meinem eigenen Fall, weil ich bin ja auch beklaut worden vom Jugendamt. Im Grunde genommen habe ich meine Tochter wegen der Mukoviszidose von ihr, habe ich sie verloren gehabt. Ja, das Jugendamt hatte im Grunde genommen meine Tochter wegen einer genetischen Erkrankung mir entzogen. Und man hatte wirklich durch eine Gefälligkeitsgutachten so mich dargestellt gehabt, als ob ich schwer psychisch krank sei. Ja, in dem Sinne, dass ich halt nur eine paranoide Schizophrenie hätte. Ja, so laut nach der Aussage des Gutachtens. Aber ich wäre fähig, mich um eine gesunde, um ein gesundes Kind mich zu kümmern. So steht es im Gutachten drin. Wenn ich wirklich schwer krank wäre, dann könnte ich mich noch nicht mal halt um ein gesundes Kind kümmern. Also das ist derartig halt dubios. Und das ist, wissen Sie, ich bin auch von der Behörde gemobbt worden. Ich musste das auch irgendwo erstmal verdauen. Es waren zu viele Ereignisse. Und da habe ich dann halt gedacht, okay, gehst du mal die Wege ein bisschen mal langsamer, ja. Und dann die große Enttäuschung auch mit meinem Rechtsanwalt, weil ich gemerkt hatte, dass er mich eher ruhig gestellt hatte, anstatt dass er halt irgendwo für mich gekämpft hatte. Später erfuhr ich von anderen betroffenen Eltern, dass es anscheinend normal ist. Im Grunde genommen haben die wohl möglicherweise halt auch den Maulkorb um den Mund angesetzt bekommen. Ich bin einfach fassungslos, bis es nicht mehr geht. Und ich muss manchmal halt immer wieder mal gucken, dass ich wieder Energie tanke und dass ich halt auch wieder normal halt die ganze Petitionssache auch weitermachen kann. Ist nicht einfach, verstehen Sie? Und da habe ich halt noch meine zweite Tochter, die bei mir hier lebt. In der Zeit, wo sie schläft, dann mache ich diese Petitionskram, auch wenn ich müde bin und auch am liebsten schlafen möchte. Dann mache ich auch nebenher den Haushalt, bis sie dann halt auch wach wird. Das ist wirklich ein ständiges Rennen. Das ist wirklich halt pure Arbeit, der nicht bezahlt wird. Ne? Haben Sie irgendwo schon mal etwas veröffentlicht? Haben Sie irgendwo schon einmal etwas veröffentlicht? Wegen was? Oh Mann. Wegen was? Ich habe Sie nicht verstanden gehabt. Haben Sie irgendwann schon einmal etwas veröffentlicht? Sie meinen Beweismaterialien? Irgendetwas? Ja, wir haben was veröffentlicht. Wo denn? Sie können es auf YouTube finden, auf dem Account Eltern ohne Rechte. Es ist leider alles auf Englisch übersetzt, aber Sie werden da einen Brief finden, der vom Deutschen Bundestag ist. Und da werden Sie halt einen bestimmten Satz finden. Diesen Brief hat damals die Frau Sonja Bergfeld bekommen gehabt, wo Sie erkennen können, dass das heutige System heute noch einen hohen Stellungswert vom Adolf Hitler hat. Andere Dinge kann ich so nicht veröffentlichen, weil im Grunde genommen ich sonst halt in einer ganz schlimmen Gefährdung leben würde. Ich möchte mich nicht zu 100%ig aufopfern, dass am Ende meine zweite Tochter nie in Obhutnahme genommen wird oder dass ich sogar halt verschwinde. Entweder heißt es, Frau Roth ist schwer krank, die muss in die Psychiatrie, da kommen die mit der polizeilichen Gewalt, holen mich ab, oder ich verschwinde ganz von der Bildfläche. Nachher werde ich halt ermordet irgendwo aufgefunden, wo es am Ende heißt, Frau Roth war suizidal, sie hat sich selbst umgebracht. Oder die dritte Möglichkeit wäre, dass ich dann halt ins Gefängnis komme und man mir dann halt zuschustert, wäre derartig kriminell, bis es nicht mehr geht und man würde mir alles Mögliche halt unter die Schuhe schieben, weil ich nämlich Kampfsport betreibe. Verstehen Sie? Und das ist ja die Gefahr. Ich möchte einfach halt auch irgendwo auch ein Stück Sicherheit für mich noch aufbewahren können. Ich tue mich hier nicht hundertprozentig aufopfern für das deutsche Volk, in Gottes Name. Wissen Sie, das ist wie zum Vergleichen, wenn Sie halt zum Beispiel Rettungssanitäter sind. Sie müssen halt auch irgendwo erkennen können, ab wann müssen Sie sich halt auch schützen können. Wenn Sie sich nicht schützen können, dann müssen Sie halt auch den Opfer, der gerade halt zum Beispiel halt am Bluten liegt auf dem Autobahn, der gerade einen Unfall hatte und es da brennt oder keine Ahnung, dann müssen Sie als Sanitäter halt auch irgendwo erkennen können, okay, ups, Vorsicht, da gehe ich nicht mehr ran, sonst gefährde ich mein eigenes Leben. So ist das ähnlich halt auch mit meiner Situation mit der Petition. Verstehen Sie? So, ich habe hier eine, ja, Viola Fechner im Internet gefunden. Ja, richtig. Das ist die Petitionsleiterin für Berlin. Mit der schaffe ich zusammen. Eltern ohne Rechte. Genau. Wie heißt die Webseite genau? www.betroffenen-eltern.com. Betroffene Eltern. Betroffene Eltern minus betroffene-eltern.com, also .com. Es gibt noch eine zweite Webseite, die nennt sich genauso ähnlich wie die erste, www.betroffene-eltern.info. Ja, ich kenne die Seite. Ja, also das habe ich Ihnen, glaube ich, auch zugeschickt gehabt, wenn ich mich nicht irre. Es kann aber sein, dass ich es vielleicht doch vergessen habe. Aber auf jeden Fall finden Sie die ganzen Adressen von anderen Petitionen mit drin. Und wir haben natürlich auch Ihre Webseite halt mit verlinkt gehabt auf unserer Webseite, weil wir Welche? finden das wirklich klasse, wie Sie arbeiten. Welche Webseite? Endzeiter. Nein, kriminalstaat.de, das ist meine Hauptwebseite. Und die Endzeiter ist nicht von Ihnen. Auch. Aber die handelt nicht von den vielen Fällen. Okay, das heißt, ich muss das umändern. Aha. Kriminalstaat.de. Ja, das ist kein Problem. Ja, das kann man ja ändern. Weil wir haben ja noch nie miteinander telefoniert. Ich meine, ich habe ja immer wieder was im Internet auf Ihrer Webseite mal was angeschaut gehabt und angehört gehabt und ich fand das sehr interessant, weil im Grunde genommen wirklich vieles miteinander auch harmoniert. Das, was wir hier in Deutschland erleben, das sind keine Einzelfälle, es gibt auch andere bestimmte Fälle, die wirklich auch Ähnlichkeiten haben. Was haben Sie denn hauptsächlich an Tätigkeiten oder Mühe? Womit verbringen Sie die meiste Zeit? Die meiste Zeit mit meiner Tochter, ansonsten halt in der Zeit, wo sie schläft, halt mit der Petitionsgeschichte, in dem Sinne, dass ich die Demonstrationen halt plane. Sie denken, dass eine Petition gegen solche Leute Erfolg haben wird? Nein, klappt überhaupt nicht. Wir sind wirklich erschüttert. Weil der deutsche Staat versucht, sprich halt die deutsche Regierung, versucht vieles zu vertuschen. Die versuchen halt alles Mögliche dafür, dass alle, die in dem System halt auffällig werden, uns einzuschüchtern, uns mundtot zu machen und sogar das Europäische Parlament wird eingeschüchtert. Der Monsieur Philippe Bouland ist mittlerweile halt auch eingeschüchtert, wie die Frau Mazzoni auch. Wer diejenigen sind, die wirklich halt die einschüchtern und halt auch versuchen, genauso mundtot zu machen, kennen wir nicht. Wir wissen es nicht. Das sind halt irgendwelche also Nehmer. Aber wer diese Auftraggeber sind, das würde mich mal sehr interessieren. Und an die kommen wir gar nicht ran. Wir wissen nicht, wer die sind. Das ist ja das Brutale. Sind das richtige Abgeordnete vom Deutschen Bundestag? Sind das Abgeordnete von entsprechenden Behörden oder von irgendwelchen Parlamenten, also von Bundesregierungen? Also es gibt ja halt zum Beispiel von Hessen, wenn jetzt zum Beispiel die CDU halt irgendwo in Hessen regiert, dann gibt es da entsprechende Abgeordnete, die auch viel zu sagen haben. So, es könnten auch die gewesen sein. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Und im Grunde genommen sind diese Einschüchterungsdinge wirklich halt eins zu eins zu vergleichen wie im ehemaligen DDR. Und zumal, dass ich ständig einen Staatstrojaner an meinem Rechner auch habe, dass mein, also ich merke das alles, ich kenne mich ja halt auch mit Computer aus. Ne? Ich habe ja auch eine zweite Webseite für die Frau Fechner halt erstellt gehabt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe sogar halt auch erfahren gehabt, dass eigentlich jeder Hinz und Kunst mittlerweile auch einen Staatstrojaner auch hat, auch wenn es veraltet ist. Normalerweise dürfen die das gar nicht haben. Es kann aber auch so sein, dass auch Beamten direkt halt von den Jugendämtern, Finanzämtern, von den Jobcentern diesen Staatstrojaner missbrauchen, auch wenn sie es nicht dürfen. Ich weiß das, weil ich habe das intern halt von meinem Vater mitbekommen gehabt. Normalerweise ist es ja so, dass man ja eigentlich einen Beschluss vom Richter haben muss. Das wissen Sie, ne? Solange darf man den Staatstrojaner nicht verwenden. Aber die machen es trotzdem. Egal welcher Beamter. Es gibt welche Beamten, die immer noch sagen, nee, ich will lieber sauber arbeiten. Die machen das dann nicht. Aber es gibt auch linke Beamten, die so sagen, ich möchte gerne halt mal beobachten, was nämlich halt die Person X und Y macht, ne? Und dann passiert es halt. Und ich hatte so eine ganz dumme Begegnung halt an, ich weiß nicht, also ich hatte nämlich halt damals ja noch weiter rum gepostet gehabt auf Facebook wegen der bundesweiten Demonstration. Und dann war mein Computer total verwirrend. Und ich habe auch gesehen gehabt, dass meine Maus, also halt dieses Pfeilchen, ne, im Monitor, das hat sich bewegt gehabt, ohne dass ich überhaupt meine Maus bewegt hatte. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Was passiert denn da? Hat jemand einen Zugriff an meinem Rechner irgendwie erlangen können, ohne dass ich da jetzt halt was bemerken konnte? Hatte sich nur Weil nach oben bewegt? der hat sich bewegt gehabt nach oben, ja. Nur So, nach wie ein oben? Strich nach oben. Der ist normal. Ja. Und dann am Ende dann links, rechts. Und dann habe ich die Maus genommen, wollte halt selber halt irgendwo nach unten drehen, die Webseite ging nicht. Auf einmal war wirklich mein Monitor wie vereist. Ich konnte wirklich nichts mehr machen an meinem Rechner, als ob gerade halt irgendwie alles blockiert war. Und in dieser Sekunde wird ja eigentlich mein Monitor fotografiert irgendwo in einer anderen Behörde. In dem Sinne mit dem Staatstrojaner. Das ist machbar. Sie finden halt auch die Aufklärung in YouTube, wie das funktioniert. Das können Sie auch herauskriegen. Ganz arg. Naja. Und dann werden die Telefone halt abgehört, angeblich wegen Afghanistan, aber das stimmt nicht. Die versuchen halt das eigene Volk irgendwo halt abzuhorchen. Der dritte Punkt ist natürlich auch diese Rasterfahndungen. Ich hatte eine seltsame Begegnung gehabt. Gut, das kann ich nicht beweisen, ob der jetzt halt irgendwie im Auftrag des Staates unterwegs war. Das war letzte Woche am Freitag. Und naja, gut, man kann da viel interpretieren, weil ich hätte erstmal mal fragen müssen, haben Sie Interesse an mich oder warum gucken Sie mich so überlegend ernst an, ne? Er war auch ganz alleine im Café. Ich war mit meinem Ehemann dort, mit meiner Freundin und sie hatte ihren Ehemann dabei gehabt dann am Abend. Und wir hatten uns amüsiert gehabt und ich habe noch ein Sicherheitsfoto von dem Kerl gemacht gehabt, weil ich lasse mir hier nichts also bieten in dem Sinne. Und siehe da, sah so komisch aus, das war so ein dubioser Kerl. Meine Freundin hat sogar gefragt, guck mal, der guckt so komisch die ganze Zeit dich an, ne? So wie er so ernst und so überlegend und irgendwie so, als ob er nachdenken würde, jeden Schritt, was du sagst. So, Wer weiß, ich habe mir einen Scherz draus gemacht am Ende. Aber ich bin trotzdem mit dem offenen Augen immer mal unterwegs. Ich habe keine Angst, im Gegenteil, ich habe auch keine paranoide Zustände oder wie nach dem. Aber ich bin wachsam. Weil nachdem, wo ich erfahren hatte, dass Sonja Bergfeld angeschossen wurde und der Ralf von der Litt, mit dem gleichen Fahrzeug, Mercedes-Benz, Metallic, BHL, ne, Sie wissen schon den Kennzeichen. Sonja Bergfeld in Neuwied, Ralf von der Litt in Hannover, Frau Viola Fechner in Berlin, das sagt schon einiges. Also muss doch tatsächlich im Hintergrund jemand halt aktiv gewesen sein, um uns halt wirklich halt irgendwo stillzulegen. Ja, sicher. Ja. Aber es könnten ja auch die Kreise direkt sein. Das heißt, dass da jemand vielleicht einen Computer ausgeforscht hat und dann von sich aus losgelegt hat. Da braucht ja nicht unbedingt eine Regierung hinterstecken. Ja, aber was hat denn der für Interessen dann? Warum will er dann die Petitionen, drei verschiedene Petitionen halt angreifen? Verstehe ich nicht. Und warum kam dann halt der Rechtsanwalt an dem gleichen Tag, wo nämlich der Typ da in Frankfurt mit diesem gleichen Fahrzeug aufgetaucht ist und in U-Haft untergebracht wurde. Warum kam dann der Rechtsanwalt auf einmal am gleichen Tag? Ohne dass jetzt halt großartig, was weiß ich, was rum erzählt wurde, dass er jetzt in U-Haft sitzt. Das war ja doch das Verrückte. Wer sollte in U-Haft sitzen? Der Typ, der damals Frau Fechner, Frau Sonja Bergfeld und Ralf von der Litt angeschossen haben soll. Und ich sollte die Nächste sein. Also ich habe nur davon erfahren, dass einmal auf eine Frau Bergfeld geschossen wurde. Ja, sie ist angeschossen worden. Sie hat einen Streifschuss am Knie bekommen und Herr Ralf von der Litt auch. Aber das war, wann war denn das? 2009 war das. Bei der Frau Sonja Bergfeld war das letztes Jahr im Juni. Wenn ich mich nicht irre, am 17. Juni 2012. Haben Sie Kontakte zu diesen Leuten, die auch von einem Auto da belästigt worden sind? Ja, ich habe Kontakte. Telefonnummern? Die kann ich Ihnen gerne per E-Mail zuschicken, das ja. ist kein Problem. Ja, die brauche ich. Das ist kein Problem, das kann ich gerne machen. Vor allem wäre es natürlich halt interessant, dass ich da halt die Daten von diesem Kerl kriege, weil die Frau Fechner möchte gerne wissen, ob er in Berlin lebt oder je nachdem. Da muss ich noch mit meinem Vater sprechen, ob er da halt an diese Daten rankommt, aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil man, wie gesagt, also er ist zurzeit noch krank und ich hoffe mir noch, dass er irgendwann doch wieder stabiler und gesünder wird und dass er wieder halt ins Präsidium kommen kann. Also, Herr Pohlmann, ich muss mal langsam mal Schluss machen. Schicken Sie mir die Telefonnummern per E-Mail, dann gucke ich weiter. Mach ich, ne? Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Pohlmann, dass Sie mich angerufen haben. Ich erwarte noch ein paar wichtige Anrufe. Auf Wiederhören. Machen Sie gut. Bis dann, ja. Auf Wiederhören.